Mach dir keine Sorgen, Liebling. So wie die Schwellung zurückgeht, wirst du besser aussehen. Allmählich wirst du dich dran gewöhnen. Stört sich nicht, wenn ich Liebling zu dir sage? Du fragst sie doch, was passiert ist und denkst, dass ich das weiß. Ich weiß es aber nicht, ganz und gar nicht. Simon hat mich geholt. Ich musste im Jesus-Hospital Urlaub nehmen. Je früher du es erfährst, umso besser. Ich war mal die Freundin von Simon, aber das ist schon lange her. Für mich ist das hier so eine leichte Art, in kurzer Zeit eine Menge Kohlen zu machen. Ehrlich, du hast mir sofort gefallen im Taxi. Ehrlich, deine ganze Art fand ich gut. Dein Typ eben, alles. Felix breitete die Arme aus und bewegte die Hände wie jemand, der Zeitung liest. Was ist los mit dir? Was willst du? Willst du was lesen? Soll ich dir was vorlesen? Ja. Was? Was willst du? Was willst du? Alles, alles, was du willst, Liebling. Eine Zeitung. Eine Zeitung? Ach so. Um sechs kommen die Zimmermädchen, lassen die Mülleimer im Gang stehen. Bestimmt schmeißen die da die alten Zeitungen rein. Gegen halb sieben kam sie wieder mit einem zerknüllten, fleckigen Exemplar der Ultimas Noticias vom Mittag.